Hallo Freunde, wollt ihr wissen, wer ich bin? Freunde, ich kann fliegen, hab Feuer in mir drin. Macht es euch doch bequem, wo immer ihr seid. Spitzt die Ohren, gleich beginnt's, jetzt ist es soweit. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Auf der Dracheninsel, da bin ich daheim. Meine Freundin Mathilda ist ein Stachelschwein. Mein Freund Oskar ist ein Drache, der gerne frisst, weil er eben ein Fressdrache ist. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Auf der Dracheninsel beginnt ein wunderschöner Tag. Die Vögel zwitschern schon in aller Frühe und das Meer glitzert tausendfach in der Sonne. Papa Magnus hält seine Nase in die Luft und jubelt. Das wird ein Sommer wie aus dem Bilderbuch. Kommt, wir gehen zum Strand. Oh ja, auf zum Strand! Mette packt die Picknicksachen ein. Auf zum Strand, da wird es lustig sein. Ich freue mich aufs Spielen im Sand. Auf geht's, jetzt ziehen wir zum Strand. Auf geht's, auf zum Strand. Wir freuen uns auf feinen Sand. Zum Strand wollen wir jetzt gehen. Denn das Wetter, das ist so schön. Magnus, nimm du auch noch was mit? Na klar. Kokosnuss hilft, wir sind doch zu dritt. Ich nehm Schaufel und Eimer, ist doch klar. Boden bauen ist wunderbar. Auf geht's, auf zum Strand. Wir freuen uns auf feinen Sand. Zum Strand wollen wir jetzt gehen. Das ist so schön. Auf geht's, auf zum Strand. Wir freuen uns auf feinen Sand. Zum Strand wollen wir jetzt gehen. Denn das Wetter, das ist so schön. Auf geht's! Magnus trägt die Badetücher und den Sonnenschirm und Kokosnuss trägt Schaufel und Eimer. Der Strand ist noch leer, doch nach und nach treffen immer mehr Drachenfamilien und andere Inselbewohner ein. Auch Kokosnuss Opa Jürgen ist gekommen, genau wie Mathilda das Stachelschwein und Oskar der Fressdrache. Die beiden sind die besten Freunde des kleinen Feuerdrachen Kokosnuss. Die drei Freunde schaufeln eine tiefe Grube in den Sand. Dann graben sie einen kleinen Kanal bis zum Meer. Bei jeder Welle fließt Wasser in die Grube hinein. Jetzt haben wir unsere eigene Badewanne. Und hinein! Juhu! Yippie! Mathilda, komm! Kanal weitergraben! Alles klar, Kokosnuss! Oskar, neue Badewanne anlegen! Bin schon dabei, Kokosnuss! Yippie! Aber, Oskar, Mathilda, seht mal dort, da am Horizont, da ist etwas Seltsames. Sieht aus wie ein Strich, der sich bewegt, oder? Sieht nicht aus wie ein Drache. Fliegt so komisch hin und her. Es wird immer größer. Wenn ihr mich fragt, es kommt immer näher. Mathilda hat recht. Das seltsame Ding kommt immer näher. Es rauscht hin und her und wirbelt das Wasser auf. Jetzt haben es auch die anderen gesehen. Magnus und Mette schauen ungläubig unter dem Sonnenschirm hervor. Plötzlich kommt Wind auf, zuerst ganz wenig und dann immer mehr, bis der Wind beinahe den Sonnenschirm wegreißt. Magnus hält den Schirm fest und ruft: Kokosnuss, Sachen packen, ab nach Hause, das ist eine Windhose, die ist gefährlich. Eine echte Windhose? Was für ein riesiger, dunkler Wirbel. Er bewegt sich direkt auf den Strand zu. Aua! Was war das? Da hat mich was am Arm getroffen. Huch! Ein Eisklumpen! Mich hat ein Eisklumpen getroffen! Aua! Mich auch! Ah! Au! Und mich erst! Aua! Au! Weg hier! Weg hier! Das sind riesige Hagelkörner! Kommt alle mit in die Unwetterhöhle! Im Nu haben alle ihre Sachen gepackt und stürzen hinauf zur Unwetterhöhle. Ein Glück! Hier sind sie in Sicherheit. Kokosnuss, Mathilda und Oskar schauen vorsichtig hinaus. Die riesige Windhose zieht schon über den Strand. Sie wirbelt den Sand auf und drückt die Palmen zu Boden. Eine Palme wird emporgerissen und durch die Luft geschleudert. Jetzt zieht die Windhose hinauf zur Höhle. Kokosnuss ruft: In Deckung! Und da prasseln vor der Unwetterhöhle tausende und abertausende Hagelkörner zu Boden. Einige zischen auch in die Höhle hinein. Kokosnuss, Mathilda und Oskar verstecken sich hinter den großen Drachen. Die Windhose pfeift und rauscht und für einen Moment denkt Kokosnuss, sie wolle in die Höhle eindringen. Aber da, was war das? Klang das nicht wie Gelächter? Mit einem Mal ist es still. Die Windhose ist verschwunden. Vorsichtig schauen die Drachen nach draußen. Der Boden ist übersät mit Hagelkörnern und einige Bäume sind ausgerissen. Die Büsche und Sträucher sehen ganz zerrupft aus. Und als sei nichts gewesen, ist der Himmel wieder blau und die Sonne scheint wie zuvor. Mathilda zeigt in Richtung der Himmelskratzer. Das sind die höchsten Berge der Dracheninsel. Da, seht mal! Die Windhose zieht in Richtung der Himmelskratzer. Das war keine Windhose, Kokosnuss. Was sagst du da, Opa Jürgen? Keine Windhose? Nein, Kokosnuss. Oh. Das, was wir gerade erlebt haben, das war die Hagelhose der Wetterhexe Gula. Oi. Als ich noch ein Kind war, war Gula schon einmal hier. Und es war schrecklich. Viele Wochen lang stürmte und gewitterte es über unsere schönen Dracheninsel. Och, seht mal, über den Himmelskratzern zieht ein Gewitter auf. Och, genau wie damals. Unser Sommer fällt wohl ins Wasser. Aber wir können die Hexe doch vertreiben. Wenn wir alle zu ihr hinfliegen und ordentlich Feuer speien, dann kriegt sie bestimmt Angst. Die Hexe Gula kann einen Drachen blitzschnell in ein Hagelkorn verwandeln. Ich habe es selbst gesehen. Na, in ein Hagelkorn möchte aber keiner von uns verwandelt werden. Aber wir können sie doch bestimmt irgendwie überlisten. Die Hexe Gula überlisten? Unmöglich! Die ist mit allen Wettern gewaschen. Oh, es geht schon los. Unser schöner Sommer. Wollt ihr etwa den ganzen Sommer über in den Höhlen sitzen und warten, bis die Hexe weiterzieht? Immer noch besser, als in ein Hagelkorn verwandelt zu werden. Außerdem gibt es ja Regenschirme. Vielleicht hat ja Rubinia eine Idee. Die ist doch auch Hexe. Ich könnte ja mal zu ihr fliegen. Aber die wohnt doch mitten in der Wüste. Du wirst auf dem Flug verdursten. Wie sollte ich denn bei dem Regen verdursten? Stimmt auch wieder. Vielleicht hast du recht, Kokosnuss. Ja. Und Rubinia hat wirklich eine Idee. Ja. Aber nimm Mathilda mit. Oh ja. Besser, ihr seid zu zweit. Es ist ein weiter Weg. Also! Auf und davon! Juhu! Der Weg zu Rubinia, der ist weit. Und wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Mathilda, auf dem Rücken bist du mein Gepäck. Wir fliegen über die große Wüste hinweg. Durch Wind und Wetter fliegen wir voran. Hoffentlich kommen wir beide bald an. Das Fliegen ist so schwer, denn die Wolken sind so dicht. Doch wir fliegen weiter, denn das alles stört uns nicht. Durch Wind und Wetter fliegen wir voran. Hoffentlich kommen wir beide bald an. Das Fliegen ist so schwer, denn die Wolken sind so dicht. Doch wir fliegen weiter, denn das alles stört uns nicht. Langsam wird's dunkel, der Abend ist nah. Mathilda, bleib ruhig, denn bald sind wir da. Jetzt fängt es an zu regnen und mir wird kalt. Doch wir fliegen durch, ohne Pause und Halt. Durch Wind und Wetter fliegen wir voran. Hoffentlich kommen wir beide bald an. Das Fliegen ist so schwer, denn die Wolken sind so dicht. Doch wir fliegen weiter, denn das alles stört uns nicht. Durch Wind und Wetter fliegen wir voran. Hoffentlich kommen wir beide bald an. Das Fliegen ist so schwer, denn die Wolken sind so dicht. Doch wir fliegen weiter, denn das alles stört uns nicht. Wir fliegen weiter, denn das alles stört uns nicht. Nachdem Kokosnuss mit Mathilda auf seinem Rücken den ganzen Tag durch Regen und dichte Wolken über die große Wüste hinweggeflogen ist, erreichen sie am Abend den Hexenturm. Seltsam. Überall regnet es, nur hier nicht. Da! Die dicke Hexe Rubinia steht auf dem Balkon. Ja! Kokosnuss? Mathilda? Was wollt ihr denn? Rubinia, die Hexe Gula lässt es auf der ganzen Insel regnen. Weißt du einen Rat, wie wir sie wieder loswerden? Wenn sie es wenigstens wirklich überall regnen lassen würde. Aber nein, genau hier fällt natürlich kein Tropfen. Die alte Hexe weiß genau, wie sehr ich mich über Regen freuen würde. Typisch Gula. Gemein bis in die Besenspitze. Wieso lässt du dich denn von ihr ärgern? Gula ist eine sehr mächtige Hexe. Die macht Kleinholz aus mir, wenn ich nur Piep sage. Seltsam, dass Gula immer nur Gewitter hext. Mag sie denn gar keinen Sonnenschein? Sie liebt Sonnenschein. Aber sie will die Sonne am liebsten für sich allein. Denn Gula hasst Regen. Aber wenn sie dauernd Regen zaubert, dann wird sie doch selber nass. Gula schaut sich den Regen immer nur von oben an. Ich wette, sie sitzt gerade auf dem höchsten Berg, hoch über den Wolken. Außerdem besitzt sie den fliegenden Regenschirm. Der schützt sie vor jedem Wetter. Ein fliegender Regenschirm? Der einzige auf der ganzen Welt. Und nur die Wetterhexe kann ihn fliegen lassen. Wir müssten ihr den Schirm wegnehmen. Und sie kriegt ihn nur wieder, wenn sie verspricht, kein Gewitter mehr zu hexen. Ha! Gula würde euch alles versprechen, um ihren Schirm wiederzukriegen. Doch sobald sie ihn wieder hätte, würde sie sich furchtbar rächen. Oh. Es sei denn, sie schwört in einem Steinkreis bei ihrem Besen, sich an das Versprechen zu halten. Steinkreis? Bei ihrem Besen? Wenn eine Hexe in einem Kreis aus Steinen steht, ihre Augen schließt und auf ihren Besen schwört, dann hält sie sich an den Schwur. Denn wenn sie diesen Schwur bricht, darf sie nie mehr zum Hexentanz auf den Blocksberg. Hexentanz auf dem Blocksberg? Ja. In der Walpurgisnacht. Jede Hexe, die etwas auf sich hält, tanzt auf ihrem Besen mit. Selbst die bösesten Hexen würden sich eher in eine Kröte verwandeln, als eine Walpurgisnacht auf dem Blocksberg zu verpassen. Ein Steinkreis und ein Besenschwur. Wenn es uns gelänge, den Schirm zu klauen. Das möchte ich sehen. Das hat noch keiner geschafft. Und wenn ich sie ablenke? Gula würde dich sofort verhexen. Sie beherrscht viele Hexereien, schleudert magische Blitze durch die Luft und verhext damit selbst schnelle Flugdrachen in Hagelkörner. Aber ein kleiner Flugdrache wird doch nicht so leicht von den Blitzen getroffen wie ein großer. Mag schon sein. Ein paar Blitzen kannst du vielleicht ausweichen, ja. Aber dann wirst du müde und zack, hat es dich erwischt. Ach je. Hat denn Gula überhaupt keine Schwäche? Soweit ich weiß, nur eine einzige. Sie liebt süße Limonade. Süße Limonade? Süße Limonade? Doch so sehr sich Kokosnuss auch anstrengt, ihm fällt nichts ein. Noch in derselben Nacht aber kommt dem kleinen Drachen eine Idee. Aufgeregt weckt er Rubinia. Rubinia! Rubinia! Rubinia! Was ist denn? Du hast doch gesagt, dass Gula süße Limonade mag. Ja, und? Kannst du einen Zaubertrank brauen, der einem das Wort im Munde herumdreht? Natürlich. Ich bin noch keine Anfängerin. Wenn wir diesen Trank in süße Limonade mischen und die Gula davon trinkt, dann kann sie mich nicht verhexen, weil sie sich dauernd verspricht. Du bist ja ein Schlitzohr. Ja. Du lenkst Gula ab und jemand anderer stiehlt den Schirm. Ja. Nicht schlecht. Bloß, der Trank wirkt nicht lange. Was machst du, wenn sie plötzlich wieder richtig sprechen kann? Es muss eben alles ziemlich schnell gehen. Und dann berichtet der kleine Drache von dem Plan, den er sich ausgedacht hat. Die dicke Hexe Rubinia murmelt noch so etwas wie... Auweia, ganz schön riskant, aber es könnte klappen. Und dann... Na gut, ich bin dabei. Am Morgen braut Rubinia den Zaubertrank und mischt ihn in eine besonders süße Limonade. Damit machen sich Kokosnuss und Mathilda auf den Rückweg. Als sie über die Wüste fliegen, sagt Mathilda: Also wenn du mich fragst, dein Plan ist ganz schön waghalsig. Da können wir uns ja gleich selbst in Hagelkörner verwandeln. Aber Mathilda, willst du den ganzen Sommer im Regen verbringen? Mathilda, mein Plan, der ist toll. Den setz ich jetzt um, jawohl. Kokosnuss, ich werd dir gratulieren. Sollte dein Plan wirklich funktionieren. Ich habe einen guten Plan. Den setz ich um, gesagt, getan. Das packen wir an, so soll es sein. Die Gula legen wir rein. Ich habe einen guten Plan, den setz ich um, gesagt, getan. Das packen wir an, so soll es sein. Die Gula legen wir rein. Mathilda, los geben wir Gas. Mathilda, ja, das wird ein Spaß. Und das klappt, das sag ich dir gleich. Der Gula, der spielen wir einen Streich. Ich habe einen guten Plan, den setz ich um, gesagt, getan. Das packen wir an, so soll es sein. Die Gula legen wir rein. Ich habe einen guten Plan, den setz ich um, gesagt, getan. Das packen wir an, so soll es sein. Die Gula legen wir rein. Gula! Als Kokosnuss den großen Drachen seinen Plan erklärt, schütteln sie ungläubig die Köpfe. Ganz schön gefährlich, mein Sohn. Ich packe schon mal die Limonade in die Tasche und bringe sie auf den Berg. Ich bin schnell und wendig und kann mich gut verstecken. Da tritt die kleine Feuerdrachin Lulu vor. Lulu geht in Kokosnuss Klasse und kann ebenso gut fliegen wie er. Ich klaue den Schirm und bringe ihn hinunter zur Bucht, okay? Gut, Lulu. Und ich hole Amadeus. Das heißt, wenn ein Flugdrache mir dabei hilft. Die großen Drachen blicken sich an. Amadeus ist ein riesiger Meeresdrache. Und wenn Mathilda mit ihrem Stachelschwanz rasselt, taucht er auf. Die beiden sind nämlich befreundet. Mette seufzt. Na gut. Setzt Mathilda auf ihren Rücken, breitet ihre Flügel aus und fliegt hinaus aufs Meer. Magnus verspricht, alles in der Bucht vorzubereiten. Kokosnuss und Lulu nehmen Oskar in ihre Mitte und fliegen mit ihm in Richtung Himmelskratzer. Bald haben sie die Berge erreicht. Die Gipfel sind umhüllt von dichten Wolken. Kokosnuss ruft: Wir müssen höher fliegen! Und als sie die Wolkendecke durchstoßen haben, sehen sie über sich den blauen Himmel. Vor ihnen ragt ganz allein der höchste Gipfel aus dem Wolkenmeer heraus. An einer Stelle steigt Rauch in die Luft auf. Oskar sagt: Dort muss Gula sein. Brrr! Am besten, ihr setzt mich am Gipfel ab und versteckt euch. Die Wetterhexe Gula sitzt an einem Lagerfeuer und blickt durch ihr magisches Fernrohr. Damit kann sie durch die dicksten Gewitterwolken hindurchschauen. Die Hexe murmelt ein paar Worte, schleudert mit ihrem Zauberstab einen Blitz ins Tal hinab und lacht. Überraschung! Ein paar Hagelkörner für das Biberdorf. Oskar schleicht sich leise heran. Er erschrickt. So eine hässliche Hexe hat er noch nie gesehen. Und wie böse sie grinst. Der kleine Fressdrache schüttelt sich. Da, der Regenschirm. Er liegt ganz nah bei der Hexe. Hoffentlich kann Kokosnuss sie ablenken. Vorsichtig stellt Oskar die Limonadenflasche auf einen Stein. Dann dreht er sich um und will davonschleichen, als plötzlich jemand vor ihm steht. Zuerst sieht Oskar nur die Schuhe, alte, abgetragene Schuhe, die vorn spitz zulaufen. Dann sieht er einen mit Flicken besetzten Rock. Und dann blickt er in das hässliche Gesicht der bösen Hexe Gula. Oskar kriegt einen Riesenschreck. Möchtest du mir etwas schenken? Limonade, extra für dich. Ich bin nämlich ein Hexenfan. Und du bist ja die größte Hexe aller Zeiten. So, so. Limonade. Und ein Hexenfan bist du auch noch. Weißt du denn nicht, dass ich Drachen in Hagelkörner verwandle? Doch, doch. Weiß ich. Ja. Aber ich wollte dir etwas Gutes tun. Gutes? Merk dir eins, mein Lieber. Gutes tun ist was für Blöde und es ist auch völlig öde. Böses tun macht einfach Spaß. Hör gut zu, ich frage dich, was bringt es dir dann? Gutes zu tun, tu Böses nur, ohne zu ruhen. Und nimm meinen Ratschlag hier an. Denn Junge, du tust gut daran. Lebe böse mit Getöse, im Leben ist nichts Gutes drin. Gut sein, das ist großer Käse, böse ist der Lebenssinn. Lebe böse mit Getöse, im Leben ist nichts Gutes drin. Gut sein, das ist großer Käse, böse ist der Lebenssinn. Ist gemein? Ja, Kleiner, so ist das in echt. Sei niemals gut, sei lieber schlecht. Lebe böse mit Getöse, im Leben ist nichts Gutes drin. Gut sein, das ist großer Käse, böse ist der Lebenssinn. Lebe böse mit Getöse, im Leben ist nichts Gutes drin. Gut sein, das ist großer Käse, böse ist der Lebenssinn. So, mein kleiner Fressdrache, das merkst du dir gut. Und jetzt? Jetzt gib mir diese Flasche her. Korken ab. Das riecht gut. Manchmal hält das Leben doch etwas Gutes bereit. Ein kräftiger Schluck. Gut. Nun, ich will mal nicht so sein. Ich werde dich nicht in ein Hagelkorn verwandeln, sondern in... Lass mich mal nachdenken. Mein Zauberstab und... Ibel, Kniebel, Ei der Daus, Drache wird zur Fledermaus. Ein kleiner Blitz fischt aus der Spitze des Stabes und trifft Oskar noch bevor er weglaufen kann. Im Nu hat sich der kleine Fressdrache in eine Fledermaus verwandelt. Wütend flattert er hin und her, auf und ab, fällt zu Boden, rappelt sich auf, saust gegen einen Felsen, flattert erneut, bis er einigermaßen die Richtung halten kann. Schnell fliegt er im Zickzack zum Versteck, wo Kokosnuss und Lulu warten. Er rast geradewegs auf den kleinen Feuerdrachen zu und knallt, buff, gegen Kokosnuss Nase. Kokosnuss springt auf und speit einen Feuerstrahl in Richtung Fledermaus. Oskar kann gerade noch ausweichen und ruft: Nicht! Kokosnuss, ich bin's, Oskar! Es ist ein wenig schief gelaufen. Gula hat mich entdeckt, aber sie hat von der Limonade getrunken. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis Rubinias Zaubertrank wirkt. Oskar? Ja, das bist wirklich du. Wir sollten schnell zu Rubinia, damit sie dich zurückverwandelt. Bloß das nicht! Du weißt genau, was dabei herauskommt. Rubinia macht doch dauernd Fehler beim Hexen. Ach ja. Gula selbst muss den Zauber wieder aufheben. Na gut, dann schleichen wir uns an und warten ab, bis der Trank zu wirken beginnt. Nach Nachdem die Hexe Gula ihre Limonade ausgetrunken hat, sitzt sie wieder an ihrem Lagerfeuer und brät sich gesalzene Rabenschnäbel und gepfefferte Schneckenfühler. Sie jauchzt. Ach, was für eine leckere Limonade. Limonade. Ich wünschte, ich hätte mehr davon. Die würde herrlich zu den Schnabenräbeln und Feckenschnülern passen. Was ist das? Rabenschnabel. Schnabenrabel. Feckenschnüler. Was soll das? Da erblickt sie am Himmel einen kleinen Feuerdrachen und eine Fledermaus, die geradewegs auf sie zufliegen. Der kleine Drache ruft. Na, du alte Schrumpfnudel, wie geht's? Was? Hä? Nun, Schnudel? Na, warte! Mein Stauberzap! Öri, Knöri, Koppeldorn! Wird aus dir ein Kagelhorn! Gula schwingt ihren Zauberstab, doch statt eines gefährlichen Blitzes zischt nur ein winziges Flämmchen heraus. Nee, da musst du aber noch etwas üben. Was? Nein! Noch einmal! Pille, Pille, Lexen, Hocken, werdet ihr zu Sinkestocken. Doch wieder entweicht dem Stab nur ein müdes Flämmchen. Sinkestocken, du meinst wohl Stinkesocken, du Warzenschwein. Schwarzenwein? Na warte, du, Lackerkacke, du. Lackerkacke? Nie gehört. Du brauchst wohl einen Sprachkurs. Mein Besen, mein Stauberzap, mein schmagischer Schägenrürm. Hinki Pinki Begen Rogen, hochgewacht und aufgeflogen. Dein magischer Regenschirm regt sich nicht. Da gibt die Hexe dem Schirm einen Tritt und schreit. Schlöderbirn! Im selben Moment schwingt sich Gula auf ihrem Besen in die Lüfte und rauscht auf Kokosnuss und Oskar zu. Die beiden fliegen so schnell sie können in die Gewitterwolken hinein. Kaum ist auch die Hexe in den Wolken verschwunden, schleicht Lulu aus ihrem Versteck, ergreift den Regenschirm und saust damit in Richtung Drachenbucht. In den Wolken aber schwingt Gula ihren Zauberstab und schreit: Du hässlicher Drache, du! Ich verhexe dich in eine Kokoschugel! Und dich, du widerliche Mederflaus, verwandle ich in einen Fintentisch! Ein kleiner Blitz huscht aus dem Stab, doch Kokosnuss und Oskar weichen geschickt aus. Da geraten sie in ein heftiges Gewitter. Ein Wolkenbruch! Wolkenbruch heißt das, du alte Gurke! Jetzt siehst du mal, wie es ist, in ein Gewitter zu kommen. Wie furchtbar! Peter Zappel, Bummi, Gär, Wolken fort und Wonne her! Die Sonne aber lässt sich nicht blicken. Der Regen fährt der Hexe durch die Haare und durchnässt ihre Kleider. Plötzlich sind sie mitten in einem Hagelsturm. Hilfe! Ein Stagelhurm! Blitzschnell fliegen Kokosnuss und Oskar aus dem Sturm heraus. Die Hexe folgt ihnen und brüllt: Ich verwandle euch in ein Tinkstier und in ein Schwachelstein! Nein, in eine Grillschöte und in einen Dackelwackel! Wackeldackel! Kaum hat sie das Wort ausgesprochen, zischt wieder ein Blitz aus dem Zauberstab. Ganz knapp kann Kokosnuss ausweichen. Wieder schwingt Gula ihren Stab und ruft: Ich verwandle euch in Kutterbuchen! Butterkuchen! Diesmal zischt der Blitz noch schneller auf die beiden zu und sie müssen Überschläge in der Luft fliegen, um ihm auszuweichen. Da ruft Gula: Zitterpappel, Gummibär, Wolken fort und Sonne her! Plötzlich ziehen die Wolken davon und die Sonne strahlt wieder auf die Dracheninsel herab. Auweia! Denkt Kokosnuss. Die Hexe findet langsam ihre Sprache wieder. Oskar ist schon ganz müde und hat sich auf Kokosnuss Rücken festgekrallt. Gula ruft: Hippie, Huppie, Ochsenbacke, werdet jetzt zu Hühnerkacke! Diesmal zischt der Blitz haarscharf an Kokosnuss vorbei. Ein Glück. Immer wieder kommen gefährliche Blitze aus dem Zauberstab und Kokosnuss muss seine ganzen Flugkünste aufwenden, um nicht getroffen zu werden. Langsam wird auch der kleine Drache müde und die Hexe kommt immer näher. Na warte, kleiner Feuerdrache! Ich reiß dir deine Flügel aus mit Stumpf und Stuhl! Stumpf und Stiel! Ich zieh dir die Bammelhaine lang! Hammelbeine, mein ich! Verzweifelt schaut Kokosnuss zur Drachenbucht hinab. Wo bleibt nur das Feuerzeichen? Da, plötzlich sieht er es. Ein Feuerstrahl schießt aus der Drachenbucht in den Himmel hinein. Blitzschnell fliegt Kokosnuss in die Bucht hinab. Die Hexe Gula ist ihm dicht auf den Fersen und beide landen fast gleichzeitig auf dem Strand. Der Strand ist voller Drachen. Magnus, Mette, Opa Jürgen und viele andere stehen in einem Kreis um Kokosnuss und die Hexe Gula herum. Und auf einem kleinen Hügel im Meer steht Mathilda. Hä? Was ist denn hier los? Was steht ihr hier hallo rum und glotzt? Wir wollten dich bitten, ob du nicht mit dem Gewittermachen aufhören könntest. Ich werde euch alle in Kagelhörner, Hagelkörner verhexen, noch ehe ihr Piep sagen könnt. Ja, schon möglich, aber dann würde der fliegende Regenschirm in den Tiefen des Meeres verschwinden. Und zwar für immer. Da sieht Gula, dass das kleine Stachelschwein den magischen Schirm in die Höhe hält. Im selben Moment öffnet sich der Hügel. Die Hexe traut ihren Augen nicht. Der Hügel ist in Wirklichkeit gar kein Hügel, sondern das Maul des Meeresdrachen Amadeus. Jedes Kind weiß, dass kein Hexenzauber gegen den riesigen Amadeus etwas ausrichten kann. Und wenn der Schirm in sein Maul fiele, dann wäre er für immer verloren. Gulas Gesicht verfinstert sich. Wenn ihr das wagt, dann verwandle ich euch alle in Beineschwacken, Schweinebacken und fresse euch zum Stüffrück, Frühstück. Du willst es ja nicht anders. Ich lasse den Schirm jetzt fallen. Da! Nein! Doch da streckt Amadeus die Zunge heraus und darauf liegt unversehrt der Regenschirm. Geschnappt. Das war nur eine Warnung. Ihr seid gemein. Anderen Leuten etwas wegzunehmen ist gemein. Aber du nimmst uns doch die Sonne weg. Das ist etwas ganz anderes. Ich bin die Wetterhexe und darf alles. Und ich bin Amadeus. Und darf auch alles. Was? Du musst nur bei deinem Besen schwören, dass du Oskar wieder in einen Fressdrachen verwandelst. Und dass du uns nicht mehr mit dem Wetter ärgerst und keinen von uns mehr verhext. Dann bekommst du den Schirm zurück. Bei meinem Besen schwören? Bei deinem Besen. Und die Augen dabei schließen. Warum nicht? Die blöden Drachen wissen ja nicht, dass ein Besenschwur nur in einem Steinkreis gilt. Und ich sehe hier keine Steine weit und breit. Nur Sand und Drachen. Also gut. Aber dann bekomme ich sofort meinen Schirm zurück. Versprochen. Na wartet. Sobald ich den Schirm wieder habe, werdet ihr alle zu Hagelkörnern. Ich will mit geschlossenen Augen schwören, denn der Schirm soll wieder mir gehören. Ich gebe zu, ich hab mich geirrt, will, dass Oskar wieder Drache wird. Ich leiste ihn den Besenschwur, ich leiste ihn auf die Natur. Ich will keinen mit dem Wetter mehr stören, mit dem beim schlechten Wetter Hexen aufhören. Will keine schlechte Hexe mehr sein. Darauf schwöre ich Stein und Bein. Ich will keine mit dem Wetter mehr stören. Mit dem schlechten Wetter Hexen aufhören. Ihr Drachen, ihr denkt vielleicht, nanu, warum macht die Hexe das, wozu? Mein Schwur, den meine ich nicht echt. Wer mir sowas glaubt, der kennt mich schlecht. Ich leiste ihn den Besen Schwur. Ich leiste ihn auf die Natur. Ich will keinen mit dem Wetter mehr stören. Mit dem schlechten Wetter Hexen aufhören. Will keine schlechte Hexe mehr sein. Darauf schwöre ich Stein und Bein. Ich will keine mit dem Wetter mehr stören. Mit dem schlechten Wetter Hexen aufhören. Kaum schließt die alte Hexe Gula ihre Augen, treten alle Drachen lautlos zwei Schritte beiseite. Hinter ihnen stehen nämlich große Steine. Die haben die Drachen zuvor heimlich dort aufgestellt. Auch Kokosnuss schleicht davon und plötzlich steht Gula, ohne es zu merken, allein inmitten eines Steinkreises. Ich schwöre bei meinem Besen, dass ich die Fledermaus wieder in einen Fressdrachen zurückverwandeln und dass ich die Drachen nicht mehr mit dem Wetter ärgern und sie auch nicht mehr verhexen werde. Kaum hat sie diese Worte ausgesprochen, ertönt ein Donner im sonnenblauen Himmel. Die Hexe öffnet erschrocken die Augen und ruft. Wieso donnert es? Was ist das? Ich stehe hier mitten in einem Steinkreis. Wo kommen die Steine her? Oh nein, wie schrecklich. Jetzt muss ich mich an meinen Schwur halten. Aber dafür bekommst du deinen Schirm zurück. Die alte Hexe Gula schwingt sich auf ihren Besen, entreißt Mathilda den Schirm und fliegt auf geradem Weg zu den Himmelskratzern. Oskar flattert wütend mit seinen Fledermausflügeln und ruft ihr hinterher. Hey, und was ist mit mir? Doch Gula ist schon zu weit weg. Kurze Zeit später steigt eine kleine, schwarze Wolke von den Himmelskratzern auf und fliegt über die Dracheninsel hinweg. Als die Wolke den Strand erreicht, flattert Oskar so hoch er kann und ruft. Hey, Gula! Soll ich hier ewig als Fledermaus rumfliegen? Denk an dein Versprechen! Ich möchte wieder ein Fressdrache werden. Am besten einer mit Flügeln. Da zischt ein Blitz aus der Wolke heraus. Es gibt einen Knall und Oskar die Fledermaus ist wieder Oskar der Fressdrache. Bloß die Flügel fehlen. Oskar schreit um Hilfe und fällt natürlich wie ein Stein vom Himmel herab. Doch da ist Magnus. Oskar! Der große Drache fängt den kleinen Fressdrachen im Fluge auf. Ich hab dich. Oh, danke, Magnus. Oh. Die schwarze Wolke aber rauscht davon und verschwindet am Horizont. Puh, die sind wir los. Das war ja ein harter Brocken. Oh ja, diesmal wäre das Abenteuer beinahe schiefgegangen. Doch zum Glück hat Gula den Plan von Kokosnuss nicht durchschaut. Und so können die Bewohner der Dracheninsel ihren Sommer am Strand verbringen. Und damit nimmt diese Geschichte vom kleinen Drachen Kokosnuss nun doch noch ein gutes Ende. Freunde, jetzt ist's wirklich ganz schön spät. Ja, leider. Wenn auch diese Geschichte nun zu Ende